Diese Jahre schmiedeten und prägten Josef Knecht zur Gestalt des vollkommenen Kastalies. Dabei dürften die von ihm geschriebenen Gedichte, deren früheste noch vor Knechts Einführung ins Glasperlenspiel entstanden sind, mitgeholfen haben, ihm die Durchführung seiner Rolle und das Überstehen jener kritischen Jahre zu ermöglichen. Eine Art Zugeständnis an die Welt Plinius. Ein Stück Rebellion gegen kastalische Hausgesetze lag allerdings in der Tatsache, dass er diese Gedichte geschrieben und sie sogar mehreren Kameraden gelegentlich gezeigt hat. Wurde in Kastalien doch auf das Hervorbringen von Kunstwerken jeglicher Verzicht geleistet, und Gedichte machen hielt man für das denkbar Unmöglichste, Lächerlichste, Verpönteste. Ein gewisser trotziger Mut gehörte denn auch dazu, derlei zu schreiben. Ebenfalls nicht unerwähnt bleibe, dass auch Plinio de Signori unter dem Einfluss seines Antagonisten erhebliche Wandlungen und Entwicklungen erfuhr. Im letzten Jahr seiner Schulzeit, nach einer zweistündigen Disputation über die Ideale des Mönchtums und deren Gefahren, die sie im Beisein der obersten Glasperlenspielklasse ausgekämpft hatten, nahm er Josef zu einem Spaziergang mit. »Ich weiß natürlich längst, Josef, dass du der frommgläubige Glasperlenspieler und Provinzheilige nicht bist, dessen Rolle du so ausgezeichnet spielst. Jeder von uns beiden steht an exponierter Stelle in einem Kampf, und jeder von uns weiß ja wohl, dass das, wogegen er kämpft, zu Recht existiert und seine unbestrittenen Werte hat. Du stehst auf der Seite der Hochzucht des Geistes, ich auf der Seite des natürlichen Lebens. Aber nimm es nicht übel, es will mir manchmal so vorkommen, als haltest du mich tatsächlich und naiv für so etwas wie einen Feind eures kastalischen Wesens. Für einen, dem eure Studien, Übungen und Spiele nur Firlefanz bedeuten. Ich will dir bekennen, dass ich zu eurer Hierarchie eine ganz närrische Liebe habe, dass sie mich oft entzückt und verlockt. Aber ich sehe mehr und mehr, für mich würde das Verbleiben bei euch eine Flucht bedeuten. Eine anständige, eine edle Flucht vielleicht, aber eben doch eine Flucht. Also werde ich zurückkehren und ein Weltmensch werden. Ein Weltmensch jedoch, der eurem Kastalien dankbar bleibt. Bald darauf mussten die beiden Freunde Abschied voneinander nehmen. Sieh zu, Josef, dass du in diesem komplizierten Kastalien bald nach oben kommst. Zwar eignest du dich sehr zum Glied einer Hierarchie, meiner Meinung nach aber mehr zum Bonzen als zum Famulus, deinem Namen zum Trotz. Spotte nur, Plinio. Ich bin nun einmal nicht so ehrgeizig wie du. Bewahre uns auch ein freundliches Angedenken, Plinio, und entfremde dich uns nicht ganz. Es muss doch bei euch draußen auch einige Leute geben, die von Kastalien mehr wissen als die Witze, die dort draußen über uns gemacht werden. Sie drückten einander die Hände. Du wirst mir fehlen. Und Plinio reiste ab. Für sein letztes Waldzellerjahr wurde es um Josef sehr still. Kastalien brauchte keinen Verteidiger mehr. Seine Freizeit widmete er in diesem Jahr vorwiegend dem Glasperlenspiel, das ihn mehr und mehr anzog. In einer Notiz aus jener Zeit über die Bedeutung und Theorie des Spieles heißt es: Das Ganze des Lebens, des physischen wie des geistigen, ist ein dynamisches Phänomen, von welchem das Glasperlenspiel im Grunde nur die ästhetische Seite erfasst. Und zwar erfasst es sie vorwiegend im Bild rhythmischer Vorgänge,